1. Danach nahm Pilatus Jesus und ließ ihn ausspeitschen. 2. Die Soldaten flockten einen Dornenkranz, setzten ihn Jesus auf den Kopf und legten ihn zu dem Einpurperfarbeins gewonden. 3. Sie traten vor ihn und riefen, Sie gegrust, König der Juden, warend Sie ihn schlugen. 4. Pilatus ging ernüt hinaus und erklärt ihnen, Ich bringen euch heraus, damit erkennt, dass Ich kein Schuden im feststellen kann. 5. Daraufhin kam Jesus heraus, trug den Dornenkranz und das Purpurkleid, und Pilatus sagt zu ihnen, seht, hier ist der Mensch. 6. Als die Hohepriester und die Diener Jesus sahen, schrien sie, Kreuziger ihn, Pilatus erwidert ihnen, nehmt ihn kreuzigt ihn selbst, denn ich find kein Schuden im. 7. Die Juden entgegneten, wir haben ein Gesetz, und gemäß diesem Gesetz ist des Todes schuldig, weil sich selbst zum Sohn Gottes erklärt hat. 8. Als Pilatus dies wird hort, wird sein Furcht noch größer. 9. Er ging wieder in das Praetorium und fragte Jesus, woher bist du? Jesus gab ihm jedoch kein Antwort. 10. Pilatus sagt zu ihm, sprichst du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Vollmacht besitz, dich freizulassen oder dich kreuzigen zu lassen? 11. Jesus antwortet ihm, du hattest kein Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Die Schuld trägt dergenig ein grossier Schuld, der mich dir ausgeliefert hat. 12. Von diesem Zeitpunkten versagt Pilatus, Jesus freizulassen. Die Juden jedoch schrienen sagten, wenn du diesen freilast, bist du kein Freund des Kaisers, denn jeder, der sich zum König erklärt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. 13. Als Pilatus dies wird hort, führte Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl und dem Ort, der Steinpflaster oder auf Hebräisch Gabbatha genannt wird. 14. Es wurde Rastag vor dem Passafest, etwa die sechste Stund. Pilatus sagt zu den Juden, hier ist euer König. 15. Sie schrien, weg mit ihm. Kreuziger ihn, Pilatus fragte Sie, soll ich euren König kreuzigen, die Hohepriester erwiderten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. 16. Daraufhin liefert Pilatus in ihnen zur Kreuzigung aus. 17. Sie nahmen Jesus mit, und trug sein Kreuz selbst hinaus zu dem Ort, der Schadelstadt oder auf Hebräisch Golgatha genannt wird. 18. Dort kreuzigten Sie in zusammen mit zwei anderen, wobei Jesus in der Mitte war und die beiden anderen Jüngern auf einer Seite. 19. Pilatus werft auch ein Inschrift und befestigt Sie am Kreuz, darauf stand, Jesus, der Nazareth, der König der Juden. 20. Viele Juden lesen dies Inschrift, die der Ort der Kreuzigung nahe bei der Stadt lag. Sie war auf Hebräisch, Latinisch und Griechisch werft. 21. Die Hohepriester der Juden sagten zu Pilatus, schreib nicht, der König der Juden, sondern, dieser hat gesagt, ich bin der König der Juden. 22. Pilatus antwortet, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 23. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie sein Kleider und teilten sie in via Teil, so dass jeder Soldat einen Teil erhielt. Das Unterjuhen jedoch war nahtlos und von oben bis unten durchgewebt. 24. Sie sagten zueinander, wir wollen es nicht zerreißen, sondern darum losen, wem es gehören soll dies Gesche, damit die Schrift erfüllt wird, die besagt, Sie haben mein Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand das Los geworfen. 25. Die Soldaten handelten entsprechend. Bei Jesu Kreuz standen sein Mutter, die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopers, und Maria Magdalena. 26. Als Jesus sein Mutter und den Jünger, den Erliebter, dort stehen sah, sagt zu seiner Mutter, Frau, hier ist dein Sohn. 27. Danach sagte zu dem Jünger, hier ist dein Mutter. Von diesem Augenblicken nahm der Jünger sie bei sich auf. 28. Danach, die Jesus wusste, das nun als wollend it war, damit die Schrift erfüllt wird, sagt mich durst it. 29. Dort stand ein Gefäß. Wollessig. Sie steckten einen mit Essig getränkten Schaum auf einen Isopstängel und hielten ihnen seinen Mund. 30. Nachdem Jesus den Essig genommen hat, sagt es ist Vollbracht, nahte sein Haupt und gab seinen Geist auf. 31. Das Rüstag war und die Leichnam nicht am Kreuz bleiben sollten, weil dieser Sabbat ein hoher Feiertag war, beten die Juden Pilatus, dass man ihnen die Bein zerschlage und sie abnehm. 32. Die Soldaten kamen daraufhin und zerschlugen dem erst ten die Bein, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. 33. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass bereits tot war, zerschlugen sie ihm die Bein nicht. 34. Stattdessen stieß einer der Soldaten im mit einer Lanze in die Seat, woraufhin sofort Blut und Wasser herausflossen. 35. Der Genige, der dies gesehen hat es besucht, und sein Zunis ist wahrhaftig. A Weiss, dass die Wahrheit sagt, damit Orcher glort. 36. Denn dies Gesche, damit die Schrift erfüllt Word, die besät, es soll im Kain being gebroken werden. 37. Und ein ander Schriftstell sagt wiederum, sie werden den sehen, den sie dort stocken haben. 38. Danach bat Joseph von Arimathar, ein junger Jesu, der dies jedoch aus furcht vor den Juden geheim hielt, Pilatus die Erlaubnis, Jesu Leichnam abzunehmen. Pilatus gestattet es ihm, woraufhin Joseph kam und den Leichnam wegholt. 39. Auch Nicodemus, der Jesus zu vor Nacht aufgesucht hat, kam und bracht ein Mischang aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund Schwur. 40. Sie nahmen Jesu Leichnam und wickelten in zusammen mit den Gewürzen in Leinentücher, y es der Judischen Bestattungssit entspricht. 41. An dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten, und in diesem Garten gab es ein Newsgrab, in das noch niemand zuvor gelegt worden war. 42. Dorthing legten sie Jesus wegen des Judischen Rüstags, das Grab in unmittelbarer Nahe lag.